Böhmen am Meer. Ein Hörspiel aus dem Jahre 2006 von Hans Magnus Enzensberger. Regie Klaus Mehrländer. This is WNCQ, America's last radio voice, coming to you from New York City round the clock on channel 99 FM. Wenn Sie wollen, dass wir weitersenden, senden Sie uns Ihren Scheck. Unser Code ist 223322 WNCQ. Sie können Ihre Spende direkt über Ihren Terminal eingeben. Tippen Sie einfach 223322 WNCQ New York. Und denken Sie daran, alle anderen in unserem gesegneten Land senden nur noch Musik. Wenn Sie ab und zu eine menschliche Stimme hören wollen, sind Sie auf uns angewiesen. Und wir brauchen Ihre Hilfe, denn sonst geht uns die Luft aus. Das ist Benjamin Trick, Ihr Wortjockey von WNCQ. Ein Blick auf den Kalender, falls Sie es vergessen haben. Es ist Donnerstag, der 21. September 2006. Herbstanfang. In New York ist es warm und schwül. Die Temperatur liegt im Moment bei 93 Grad Fahrenheit. Luftfeuchtigkeit 76%. Nach den Schießereien in Detroit und Chicago liegen die Aktienbörsen am Boden. Dow Jones auf 860 gefallen. Kein Wunder bei dieser Hitze. Also, am besten holen Sie sich einen Vita-Drink aus dem Kühlschrank und lehnen sich zurück. Und vergessen Sie Ihre Kopfhörer nicht. Wir haben nämlich heute etwas Besonderes für Sie. WNCQ, America's Last Radio Voice, hat als einzige Station der Vereinigten Staaten einen echten Radiokorrespondenten. Unseren Roving Editor Timothy Taylor, der von jedem Punkt des Globus aus exklusiv für uns berichtet. Zuletzt war unser Mann in Europa. Er hat uns einen stundenlangen Bericht über diese komische Gegend mitgebracht. Für WNCQ, Timothy Taylor, Rammstein, Westdeutschland, 3. September. In diesem kleinen Ort, irgendwo zwischen Heidelberg und Luxemburg, hat das 21. Jahrhundert nicht stattgefunden. Ein gottverlassenes Nest. Es gibt hier nur eine einzige Kneipe. Wenn Sie die Bibel kennen, erinnern Sie sich vielleicht an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie werden es nicht für möglich halten, aber ich, Ihr Reporter von WNCQ, werde hier wie der verlorene Sohn begrüßt. Ja, ist das die Möglichkeit? Herr Teilohr, sind Sie es wirklich? Ja. Was machen Sie denn hier bei uns in Rammstein? Das ist die Wirtin vom Golden Gate. In ihrer Gaststube sieht es genauso aus wie vor 12 Jahren. Der einarmige Bandit an der Wand blinkt sinnlos vor sich hin. Unverrückt thront das Senfglas auf der karierten Tischdecke und unter der schweren Tischplatte lauern die Querhölzer, an denen jeder, der die deutsche Gemütlichkeit nicht kennt, sich die Knie wundschlägt. Ja, ist es denn die Möglichkeit, der Herr Teilohr? Auch die Speisekarte ist unverändert. Eine kunstlederne Mappe, so schwer wie ein Messbuch. Unter der vergilbten Plastikfolie wird das alte Menü angeboten. Schweinskotelett mit Kartoffelpüree, Jägerschnitzel Hawaii, Würstchen mit Kartoffelpüree, Würstchen mit Kartoffelsalat. Und zum Trinken gibt es Schoppenwein lieblich und Schoppenwein herb. Willkommen in Rammstein, Herr Teilohr. Na, was darf's denn sein? Ein kleines Schnäpschen zur Feier des Tages? Sie sind natürlich eingeladen, Herr Teilohr. Auch Frau Leininger, genannt das Walross, hat sich nicht verändert. Sie kommt auf mich zu wie ein rollender Dampfer, stützt die Arme in die Hüften und wirft mir einen Blick voll grauenhafter Koketterie zu. Nein, nein, nein, wer hätte das gedacht, Herr Teilohr? Dass sie mich wiedererkennt, grenzt an ein Wunder, denn ich habe ihre Stube, ihr Dorf, ihr Land, ihren Erdteil 12 Jahre lang nicht betreten. Ein bisschen Musik, Herr Teilohr, bis ihr Essen fertig ist? Sie sollen sich wie zu Hause fühlen. Mein Gott, damals, als Sie hier waren, in Ihrer schicken Offiziersuniform, Herr Teilohr. Ach, das waren noch Zeiten. Ja, das kommt nicht wieder. Die schönsten Jahre unseres Lebens. Wissen Sie noch, wie Sie versucht haben, den Weihnachtsbaum mit Gin zu löschen? Nein, beim besten Willen, ich kann mich nicht erinnern. Dafür fällt mir auf, wie leer es hier ist. Ich habe das Golden Gate ganz anders in Erinnerung, nämlich laut, überfüllt und gewalttätig. Nach 9 Uhr abends war hier kein Stuhl mehr frei. Die Musik war ohrenbetäubend, die schwarzen GIs hämmerten auf den Spielautomaten herum und die kleinen, rattenhaften Dealer brachten ihre Ware direkt an den Tisch. Rammstein, müssen Sie wissen, war bis in die 90er Jahre der größte militärische Stützpunkt der USA auf dem europäischen Kontinent. Aber glauben Sie ja nicht, was Ihnen die Zeitungen weismachen wollen, dass wir damals die Herren der Welt waren. Alles nostalgisches Geschwätz. Der Dollarkurs war für die GIs in Deutschland absolut mörderisch. Sie konnten sich nur die billigsten Kneipen und Bordelle leisten. Und ich als frischgebackener Leutnant war nicht viel besser dran. Meine Vorgesetzten sahen es nicht gern, dass ich mich im Golden Gate herumtrieb, aber im Offiziersclub hinter dem Stacheldraht der Basis fühlte ich mich wie ein Zuchthäusler. Und so landete ich abends immer im gemütlichen Purgatorium der Frau Leininger. Niemand kümmerte sich um mich, ich kümmerte mich um niemand. Mit allen Anzeichen einer chronischen Depression saß ich da, betrank mich methodisch und wartete auf die obligate Schlägerei. Dann bahnte sich das Walross mit unbewegter Miene eine Gasse durch die Menge, trennte die Messerstecher und warf ihre Gäste hinaus. Keiner von ihnen hatte auch nur die geringste Ahnung, warum man ihn in diese unwirtliche Gegend geschickt hatte. Auch ich hatte das Gefühl, dass ich nach Europa deportiert worden war. WNCQ New York, America's Last Radio Voice mit Timothy Taylors Exklusivbericht über die Lage in Europa. Usted no habla español? Dann wird es höchste Zeit, dass Sie es lernen. 60% aller New Yorker sprechen Spanisch. In 10 Jahren werden es 70% sein. Studio Hypnos ist Ihre letzte Chance, Spanisch im Schlaf zu lernen. Durch unsere bewährte Hypnosemethode. Rufen Sie heute noch an. Studio Hypnos, 3x3, 66 und 3x3. Bienvenidar y hasta pronto. Timothy Taylor, Bonn, Westdeutschland, Anfang September 2006. Wie jeder gute Amerikaner im Ausland habe ich mich nach meiner Ankunft bei unserer Botschaft gemeldet. Mr. Murphy, der Information Officer, war so freundlich, mir ein Interview zu geben. Sie wollen eine Reportage über Europa schreiben. Über ganz Europa, ziemlich viel auf einmal, wenn Sie mich fragen. Schreiben wäre zu viel gesagt. Für wen denn, wenn ich fragen darf? WNCQ New York. WNCQ kenne ich nicht. America's Last Radio Voice. Ach so, das gute alte Dampfradio. Gibt es denn das überhaupt noch? Wie Sie sehen. Und wie wollen Sie Ihre Story anlegen? Ich meine, politisch. Wir haben hier praktisch keine Freunde mehr. Sie sprechen von unseren Verbündeten. Verbündete? Die NATO steht doch nur noch auf dem Papier. Das ist kein Bündnis mehr. Das ist ein Witz. Ja, aber was wollen Sie, seitdem wir unsere Truppen abgezogen haben? Die 200 Mann in Berlin fallen, du weißt Gott, nicht jetzt gewiss. Eben. Ja, aber das war doch unsere Entscheidung. Der Kongress hat gesagt... Ich weiß. Ein Riesenfehler. Finden Sie? Katastrophal. Ich war von Anfang an dagegen. Wissen Sie, Taylor, die Westdeutschen waren immer Verräter. Ist das eine offizielle Einschätzung von Seiten des CIA? Um Himmels Willen. Also, wenn Sie mich zitieren, streite ich alles ab. Keine Angst. Übrigens begreife ich nicht, warum Sie sich beklagen, Murphy. Jahrelang haben die Bonner Häuptlinge mit ihrem treuen Dackelblick auf jeden Wink aus Washington gelauert. Das war einmal. Damals haben Sie sich nur nicht getraut, Ihr wahres Gesicht zu zeigen. Sie sind ja ganz schön geladen, Murphy. Wundert Sie das? Die ganze Innenstadt wimmelt von Russen. Seitdem Sie reisen dürfen, stolpert man in ganz Westeuropa über den Iwan. Ein Sicherheitsproblem ersten Ranges. Ja, ich verstehe. Sie haben alle Hände voll zu tun, obwohl... Sie reden immer von der nationalen Sicherheit. Ist das nicht ein bisschen zu hoch gegriffen? Ich glaube, hier geht es doch eher ums Geschäft, oder? Und ob. Jedes Mittel ist Ihnen recht, um uns aus dem Geschäft zu drücken. Die europäische Gemeinschaft ist doch... Hören Sie doch auf, Murphy. Sie tun ja so, als hätten wir es mit einem Weltreich zu tun. Überall soll man Rücksicht nehmen auf Ihre angebliche Komplexität, Ihre Privilegien, Ihre Minderheiten. Na ja. Neuerdings wollen Sie sogar den Text auf Ihren Banknoten in 12 Sprachen drucken. Das ist doch zum Verrücktwerden. Ich bin froh, wenn ich demnächst nach Santiago de Chile versetzt werde. Dort herrschen wenigstens klare Verhältnisse. Na, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Generälen. Ich bringe Sie noch zur Tür. Oh, bitte bemühen Sie sich nicht. Sie haben mir sehr geholfen. Benjamin Crick, Ihr Wortjockey von WNCQ New York. Und denken Sie dran, wir sind auf die Hilfe unserer Hörer angewiesen. Tippen Sie 223322 WNCQ in Ihren Terminal und dann eine hübsche runde Zahl Dollars. Und America's Last Radio Voice wird es Ihnen danken. Hier Timothy Taylor für WNCQ Rammstein, Westdeutschland, Europa. Ich bin froh, dass ich Bonn hinter mir habe. Stellen Sie sich Washington im Westentaschenformat vor. Ein Kapitol, das wie eine Keksschachtel aussieht und ein Mikroklima wie in einem türkischen Bad. Aber ich habe ganz vergessen, Ihnen zu erzählen, wie es mir bei Frau Leininger ergangen ist, der Wirtin vom Golden Gate. Ja, ja, Herr Taylor. Mein Lokal hat schon bessere Tage gesehen. Seit die Basis geschlossen ist, könnte ich den Laden ebenso gut ganz zumachen bei dem Umsatz, den ich hier mache. Sie sehen ja selber, was los ist. Sie sind heute der erste Gast. Hat's Ihnen geschmeckt? Wenigstens eine, die uns nachtrauert, dachte ich. Dann ließ ich mir ein Zimmer im ersten Stock geben. Es roch muffig, als hätte seit Jahren niemand mehr darin gewohnt. Am anderen Morgen wanderte ich durch die Ortschaft. Die ausgestorbenen Tankstellen, die zugenagelten Schaufenster erinnerten an eine Geisterstadt. Ich überquerte die leere Autobahn und ging auf einem Trampelpfad in den Wald. Der Maschendraht des Zaunes lag verrostet am Boden. Ich arbeitete mich durch das Unterholz und erreichte den ehemaligen Stützpunkt, ein riesiges Areal. Zwischen dem Munitionsdepot und dem Hubschrauberhangar scheuchte ich ein Rudel Rehe auf. Der Kontrollturm des Flugplatzes war eingestürzt. Auf dem Rückweg stolperte ich über ein paar Panzerketten. Ob es hier Blindgänger gab, vergrabenes Giftgas. Und ich fragte mich, ob diese Ruinenlandschaft der richtige Ausgangspunkt für meine Europareise war oder ob ich mich schon beim ersten Schritt im Dickicht der Vergangenheit verirrt hatte. Timothy Taylor für WNCQ, Rammstein, Westdeutschland, Europa. Warum warten, ehe es zu spät ist? Für jeden von uns kommt der Augenblick, wo uns kein Arzt mehr helfen kann, nur der Allmächtige in seiner Güte. The Ultimate Clinic, unser spezielles Angebot für humane Sterbehilfe in Lonsdale, Florida, umgeben von der unberührten Natur Amerikas, umsorgt von unseren geschulten Spezialistinnen und Spezialisten. Fordern Sie unsere Broschüre an über Code 201201 TUC New York. The Ultimate Clinic. Ihr sanfter Weg zur ewigen Ruhe. Hier spricht Timothy Taylor, Ihr Europa-Korrespondent von WNCQ aus Den Haag, Niederlande. Nach einer Woche habe ich bereits Hornhaut an den Füßen. Am Bahnhof stehen zwar noch ein paar Taxis, aber sie fahren nicht ins Zentrum. Das Zentrum ist, wie fast überall in der alten Welt, abgeriegelt. Die Europäer hassen den Autoverkehr. Die Stadt ist halb Slum, halb königliche Residenz, eine sonderbare Mischung. Die Strichjungen tragen grüne Plastikausweise um den Hals, garantiert AIDS-frei. In den asiatischen Garküchen brodeln auf offener Straße exotische Ragouts. Dealer, aufdringlich wie Mücken, umschwärmen die Passanten. Gleich daneben alte Damen in altmodischen Kramläden und hausbackenen Cafés, wo sie sich an schweren Sahnetorten laben. Endlich in einer stillen Straße unweit der Parklan. Es ist genau 11 Uhr vormittags, erreiche ich mein Ziel. Eine kühle, weitläufige, klassizistische Villa. Hier hat das Auktionshaus van Rossum sein Domizil. Der Saal im ersten Stock ist gefüllt. Die Versteigerung hat bereits begonnen. Es geht diskret und lautlos zu. Soeben wird eine Flasche Chateau Cheval Blanc ausgelobt, Jahrgang 1901. 3.600, 4.000, 5.500, $6.400. Das ist der Zuschlag für eine Flasche Bordeaux. Jetzt ist das Glanzstück der Auktion dran, ein Chateau Palmaire, der legendäre Jahrgang 1978. Zäher Bieterkampf, die Zahlen schnurren vorbei wie im Computer eines Astronomen. 36, 38, 41.000 zum ersten, zum zweiten, 43.000. Atemlose Stille im Saal, ein Greis hebt einen Finger hoch, $44.000. Der Hammer fällt, die Auktion ist zu Ende. Sie hat 3 bis 4 Millionen Dollar erbracht, das alles für ein paar hundert angestaubte Flaschen aus dem letzten Jahrhundert. WNCQ New York, America's Last Radio Voice mit Timothy Taylors Exklusivbericht über die Lage in Europa. Der Herr des Hauses, Robert van Rossum, empfängt mich in seinem getäfelten Kontor im ersten Stock. Ich muss in einem riesigen Ohrensessel Platz nehmen. Die grünen, gläsernen Lampenschirme verleihen dem Zimmer einen Hauch von altväterlicher Bonhomie. Aber Van Rossum sieht nicht wie ein Genießer aus. Nun, Mr. Taylor, was kann ich für Sie tun? Was wollen Sie wissen? Bei den Preisen, die hier erzielt werden, Mr. Van Rossum, könnte einem das Weintrinken vergehen. Sagen Sie mir bitte, wie Sie persönlich damit umgehen. Wie oft kommt bei Ihnen eine Flasche Bordeaux auf den Tisch? Oh, nie. Wo denken Sie hin? Das könnte ich mir gar nicht leisten. Übrigens werden die meisten dieser Weine heutzutage nicht mehr getrunken. Sie werden gesammelt. Es handelt sich um museale Objekte, Zeugnisse einer verschwundenen Kultur. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich seinerzeit, ich meine im Juni 1996, sofort erkannt habe, dass sich hier eine einmalige Chance bot. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für einen Zyniker. Keine Angst, ich schreibe keine Leitartikel, ich bin Reporter. Sagen Sie mir lieber, wie haben Sie damals reagiert? Können Sie sich an die Einzelheiten erinnern? Natürlich, natürlich, ganz genau. Die erste Meldung kam an einem Samstag. Explosion in einem der vier Reaktoren von Le Blayais. Kein Grund zur Beunruhigung, die üblichen Verdunklungsmanöver, wie nach jeder Katastrophe. Es war, wie Sie wissen, schon am Freitagabend passiert, wann war das? 22.14 Uhr. Erst am Sonntagmittag begannen die Behörden mit der Evakuierung des Medoc. Am Montagmorgen wurde Bordeaux geräumt. Ich setzte mich sofort ans Telefon und rief meine Partner in Paris, in London und in Deutschland an. Natürlich habe ich auch in den Niederlanden alles aufgekauft, was ich kriegen konnte. Ich bin an sich keine Spielernatur, aber diesmal habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Sie hatten Glück. Am Mittwoch war klar, dass es in mindestens einem Reaktor zu einer Kernschmelze gekommen war. Sie haben das zweifellos mit Tränen der Dankbarkeit gehört. Ihr Sarkasmus ist fehl am Platz. Das Ganze war schließlich kein Scherz. Bald stellte sich heraus, dass auch der zweite Reaktor nicht mehr zu kontrollieren war. Wissen Sie, es wundert mich noch heute, dass ich der Einzige war, der auf die Idee kam. Die Leute hatten in diesem Augenblick vermutlich andere Sorgen. Allerdings. Wer es miterlebt hat, der wird es so leicht nicht vergessen. Die panische Flucht, die verstopften Straßen, die blockierten Flughäfen, die Schießereien. Als schließlich die Armee eingesetzt wurde, desertierten die Soldaten in hellen Haufen. Und dann die Lynchjustiz gegen Wissenschaftler, Ingenieure und Industrielle. Ja, Sie werden das alles nur aus dem Fernsehen kennen. Und Sie saßen in Ihrem Büro und telefonierten mit den Weinhändlern. Ja, ich habe die Nerven behalten. Vergessen Sie eines nicht. Normalerweise kommt der Wind vom Atlantik her, aus West bis Südwest. Dass ausgerechnet in den Tagen nach der Katastrophe von Le Blayais eine Kaltfront über den Pyrenäen aufkam, die Wolke vom Südosten her landauswärts trieb, war ein unwahrscheinlicher Glücksfall. Eine Drehung der Windrichtung um 90 Grad und ganz Westeuropa, nicht nur das Bordelais, wäre heute unbewohnbar. Ein paar hunderttausend Tote, aber Sie haben das Geschäft Ihres Lebens gemacht. Ja, bitteschön, nach einer jahrelangen Zitterpartie. Vergessen Sie das nicht. Bis der Kundschaft klar wurde, dass im Gebiet von Bordeaux auf Generationen hinaus keine Traube mehr zu ernten sein würde, vergingen Monate. Dann kamen die Energiegesetze, der forcierte Ausbau der Solar- und Wasserstoffwirtschaft, die Krise von 1997. Kein Mensch dachte daran, Wein zu kaufen. Gestatten Sie eine letzte Frage, Mr. Van Rossum? Ja, bitteschön. Welche Gewähr können Sie Ihren Kunden dafür bieten, dass die Weine, die Sie erwerben, einwandfrei sind? Was mein Lager betrifft, so haben diese Weine Bordeaux lange vor der Katastrophe verlassen. Dennoch versteigern wir grundsätzlich keine einzige Flasche, ohne sie vorher in unserem eigenen Labor zu prüfen. Sie können diesen 1983er Saint-Julien also getrost mit nach Hause nehmen. Vielleicht etwas viel Tannin, aber langlebig und nicht ohne Finesse. Ich hoffe, er wird Ihnen Freude machen. Danke. Vielen Dank, Mr. Van Rossum. Aber ich trinke nicht. Soweit mein Interview mit dem Inhaber der größten Weinauktionsfirma der Welt. Timothy Taylor für WNCQ in Den Haag, Niederlande, Europa. Eine Frage von Leben und Tod. 12.500 Schadstoffe haben Wissenschaftler in ihrer Atemluft, in ihrem Trinkwasser, in ihrer Nahrung identifiziert. Wollen Sie untätig zusehen, wie Ihr Organismus zugrunde geht? Die Antwort ist einfach. Eine Entgiftungskur. Überall in den Vereinigten Staaten stehen insgesamt 360 Lifesavers Action Centers für Sie bereit. Elektronisch gesteuerte Reinigung von Lunge, Leber, Darm und Galle. Ionentauscherentschlackung in Ihrer persönlichen keimfreien Vakuumzelle. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr geöffnet. Lifesavers Action Center. Ihr Rettungsring wartet auf Sie. WNCQ New York, America's Last Radio Voice, mit einem Bericht unseres Reporters Timothy Taylor über seinen Europa-Trip. Berlin, Deutschland, 6. September 2006. Viel ist nicht übrig geblieben vom kaputten Reiz dieser Stadt, wie wir ihn aus alten Filmen kennen. Hier kommt kein Spion mehr aus der Kälte, auch die Bombenwerfer sind längst abgewandert und mit dem Nachtleben ist es auch nicht weit her. Lust und Schrecken sind der Normalität gewichen, die hier, wie überall, wo die Zeit für sie arbeitet, alles besiegt. Das heißeste Thema in der Stadt ist zurzeit der Artenschutz. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich war dabei als einziger Amerikaner und akkreditierter Korrespondent bei der ständigen Artenschutzkonferenz deutschsprachiger Länder, die hier in einer Villa am Wannsee tagt. An diesem See hat übrigens schon einmal eine Konferenz stattgefunden, die historisch geworden ist. Das ist allerdings schon eine Weile her. 1942 haben die Nazis hier die sogenannte Endlösung beschlossen. Seither sind die Deutschen friedfertig, langweilig und reich geworden. Nur ihr Eifer ist geblieben. Die Eröffnungssitzung der Konferenz ist soeben zu Ende gegangen. Sie verlief erstaunlich turbulent. Neben mir steht Frau Dr. Sabine Ohlmeier vom Westberliner Senat, Abteilung Naturschutz. Und auch Ihr Kollege, Herr Professor Sturz vom Umweltministerium der DDR, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, unseren Hörern ein paar Auskünfte zu geben. Frau Dr. Ohlmeier, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei dem allgemeinen Tohuwabohu richtig verstanden habe, worum es bei dieser Debatte eigentlich ging. Also die wichtigsten Punkte waren wohl die folgenden. Der neue Gesetzentwurf zum Schutz des Unkrautes in öffentlichen und privaten Anlagen, Parks und Gärten. Dann das allgemeine Skiverbot im Alpenvorland. Und dann natürlich um die Frage der Mauer. Ja. Zustände an der Mauer sind derzeit wohl unser Problem Nummer eins. Waren Sie schon an der Mauer, Mr. Taylor? An der Mauer? Nein, wieso denn? Ich denke, da gibt es längst nichts mehr zu sehen. Ach, da irren Sie sich aber ganz gewaltig. Gerade jetzt haben wir an der Mauer eine sehr brisante Situation. Wie meinen Sie das, eine sehr brisante Situation? Sie werden schon sehen. Wenn Sie wollen, lade ich Sie für heute Abend zu einem Spaziergang an der Grenze ein. Vielleicht wird auch mein Kollege eine Stunde für Sie erübrigen können. Nicht wahr, Professor Sturz? Ja, ja, ja. Das war Timothy Taylor für WNCQ in Berlin, Deutschland, Europa. Benjamin Crick, Ihr Wortjockey von WNCQ New York. Und denken Sie dran, wir sind auf die Hilfe unserer Hörer angewiesen. Tippen Sie 223322 WNCQ in Ihren Terminal und dann eine hübsche runde Zahl Dollars. Und America's Last Radio Voice wird es Ihnen danken. Checkpoint Charlie. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht an diesen Namen erinnern. An diesem Grenzübergang zwischen Ost- und West-Berlin haben sich im vergangenen Jahrhundert einige dramatische Konfrontationen ereignet. Amerikanische und sowjetische Panzer sind hier gegeneinander aufmarschiert. Es gab Flüchtlingsdramen und Spionageaffären. Der Verkehr auf der Friedrichstraße ist schläfrig. Ein gelangweilter Polizist thront einsam in seinem Glaskasten und winkt die wenigen Fahrzeuge vorbei. Ich sehe, wie er den Walkman über den Ohren im Takt der Musik mit dem Kopf wippt. 20 Meter weiter von der Straßenfront zurückgesetzt, sehe ich einen silbern schimmernden, nagelneuen, engmaschigen Gitterzaun, mindestens 3 Meter hoch. Und vor dem Zaun erwarten mich die beiden Experten. Das hätten Sie nicht erwartet, oder? Nun, der Zaun steht auch erst seit knapp 3 Wochen. Ja, das war ein langer Weg durch die Instanzen, auf beiden Seiten, bis es uns gelungen ist, die Absperrung durchzusetzen. Nicht wahr, Professor Sturz? Ja, ich verstehe nicht, was dieser Zaun soll. Ich dachte, die Mauer sei schon vor Jahren abgerissen worden. Ich erinnere mich doch an die Bilder im Fernsehen, die Sprengung der Betonhindernisse, die Demontage der Schranken, die Bulldozer, die abgerissenen Zollbuden. Wem sagen Sie das? Kommen Sie, wir werden Ihnen die ganze Sache erklären. Hier, dieser weiße Strich auf dem Pflaster, das ist die Grenze. Aha, ja. Hier war der sogenannte Todesstreifen. Und da hinten, diese Ruine, ist einer der Wachtürme. Davor ein Laufgraben. Und dort steht noch ein Rest der Mauer. Sie sehen die Betonplatten? Und im Gras kann man die abgestürzten Abdeckrohre erkennen. Hier, nehmen Sie meinen Feldstecher. Ja, danke. Und was ist das für eine Holzkonstruktion? Das sieht ja nagelneu aus, wie ein Schutzgang über den Mauerresten, sauber mit Dachpappe abgedeckt. Was ist das? Haben Sie die Vegetation bemerkt? Ein einzigartiges Biotop, Mr. Taylor. Wo sonst gibt es eine solche Artenvielfalt? Mitten im Zentrum einer Metropole. Ja, wir haben hier Wildkaninchen, freilebende Igel, Beutelratten, sogar Blindschleichen. Ja, sehr schön. Aber warum hat man die Mauer nicht abgerissen? Und was sollen diese hölzernen Schutzbauten? Das sieht ja ganz so das aus. Das ist als wenn es die... ja, Mr. Taylor. Diese Eingriffe sind ein Hohn auf unsere Bemühungen. Dabei ist das ganze Gelände als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Das sind die Quertreibereien der Denkmalspfleger. Sie behaupten, die Mauer müsse konserviert werden. Sie sei historisch wertvoll. Ja. Sogar aus der DDR sind solche Stimmen zu hören, obwohl diese Frage in den Gremien sehr umstritten ist. Aber mit der provisorischen Verschalung haben die Denkmalschützer immerhin einen Teilsieg errungen. Wenn sich die Denkmalspflege durchsetzt, dann ist es aus und vorbei mit dieser unberührten Landschaft. Dann wird alles, was sich hier im Lauf von Jahrzehnten entwickelt hat, brutal zertrampelt. Wir brauchen die Unterstützung der Medien, auch im Ausland. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die amerikanische Öffentlichkeit auf unser Anliegen aufmerksam machen könnten. Tja. Ja, aber gern. Meinetwegen können Sie die ganze Stadt einzäunen. Der Berliner Riesenknöterich hat meine volle Unterstützung. Timothy Taylor für WNCQ in Berlin an der Mauer, Europa. Viel ist nicht mehr los im Berliner Club der Auslandspresse. Die Stadt macht keine Schlagzeilen mehr. Ich habe mich mit einem britischen Journalisten verabredet, der hier die Stellung hält, weil er mit einer Deutschen verheiratet ist. Dave McBurney. Wir kennen uns aus New York. Ja, deine Mauergeschichte ist genau das Richtige, alter Junge. Genau, was die Leute in Amerika hören wollen. Sentimental und schwachsinnig. Und wie alle guten Fährdivere ist deine deutsch-deutsche Idylle durch und durch verlogen. Im Gegenteil, die beiden meinen es durchaus ernst. Das ist ja gerade das Komische. Sie waren ein Herz und eine Seele. Trotzdem bist du mit deiner Story auf dem Holzweg. Warum? Mein lieber Tim, Tatsache ist, dass die Deutschen einander nicht ausstehen können. Ossis und Wessis. Das ist wie Hund und Katze. Ich dachte, die hätten sich zusammengerauft. Ja, offiziell schon. Aber wenn du ihre Deklamation beim Wort nimmst, gerätst du sofort in ein Dickicht von komplexen Rivalitäten und Ressentiments. Ist doch bezeichnend, dass die Zahl der deutsch-deutschen Heiraten, der Mischehen, wenn man das so nennen kann, minimal geblieben ist. Oder nimm den Fußball. Ohne massiven Polizeischutz gäbe es beim Endspiel DDR-Bundesrepublik jedes Mal Mord und Totschlag. Ganz zu schweigen von den politischen Apparaten. Ich rede wohlgemerkt von den Parteien gleicher Couleur, hüben und drüben. Die sind sich spinnefeind. Wenn ich meine jungen Freunde hier über die jeweils andere Seite reden höre, ich sage dir, die sind geradezu von Ekel geschüttelt. Der Wessi schwört auf sein Lufthansa-Weltbürgertum, dafür ist der Ossi allemal moralisch der Größte. So als wäre er automatisch immun gegen alles, was Dekadenz heißt, Korruption oder Zynismus. Mit einem Wort, jeder der beiden fühlt sich über den anderen weit erhaben. Ja, und die berühmte Wiedervereinigung? Außer Kaffee und Kuchen nichts gewesen. Tja, mein Lieber, wir haben alle jahrzehntelang den falschen Baum angebellt. Erinnerst du dich noch an die 90er Jahre, wie damals die nackte Angst vor den Deutschen umging? Ja. Wir sind darauf hereingefallen, weil wir von der deutschen Geschichte keine Ahnung hatten. Na Moment mal, gerade die deutsche Geschichte war es doch, die uns nervös gemacht hat. Dazu hatten wir auch allen Grund. Ja, gewiss, gewiss. Aber wir haben nicht begriffen, dass die deutsche Einheit nur eine Episode war. Sie hat keine 100 Jahre gedauert. Und was hat sie den Deutschen von Bismarck bis Hitler eingebracht? Eine Bauchlandung nach der anderen. Sie haben sich auf ihre Vergangenheit besonnen. Ein Jahrtausend Flickschusterei. Am liebsten hätten sie ihre provinziellen Könige und Fürsten wieder. Die Kleinstaaterei ist die wahre Heimat aller Deutschen. Teile, aber herrsche nicht. Im Namen des heiligen Andreas, ich weiß, wovon ich rede. Nieder mit Großbritannien. Ich bin kein Engländer, lieber Tim. Ich bin Schott. WNCQ New York, America's Last Radio Voice, Benjamin Crick am Mikrofon. Wir bringen Ihnen die letzten Nachrichten. Washington. Präsident Keyworth hat sich zuversichtlich über die Entwicklung in Chicago geäußert. Die Polizei sei Herr der Lage. Chicago, Illinois. Über 100 Löschzüge aus der Umgebung haben die Brände in der Innenstadt unter Kontrolle gebracht. Der Anführer der Aufständischen, Cory Buckminster, hat sich gestern Abend in Aurora, Illinois, zum Gegenpräsidenten der USA ausrufen lassen. Die Nationalgarde hat das Farmgelände, auf dem er sich verschanzt hat, abgeriegelt. Great Falls, Montana. Die Serie von rätselhaften Missgeburten im Nordwesten reißt nicht ab. In Montana kommt nach Auskunft der Gesundheitsbehörden bereits jedes vierte Kind missgebildet zur Welt. Die Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel. Es wird vermutet, dass es sich um ein unbekanntes Virus handelt. Tokio. Aus Nordkorea werden neue sowjetische Raketenangriffe gemeldet. Wie gerüchteweise verlautet, hat die japanische Satellitenaufklärung chinesische Truppenkonzentrationen nahe der koreanischen Grenze beobachtet. Das Wetter in New York, nach wie vor feucht und schwül, gegen Abend zunehmende Gewitterneigung. An der Börse ist der Dow Jones Index weiter gefallen, auf 845. Benjamin Crick, Ihr Wortjockey, WNCQ New York. Bleiben Sie dran, das Beste kommt noch. Unser Reporter aus Europa, Timothy Taylor, meldet sich aus Recky LeMecky. Ja, Sie haben richtig gehört, Recky LeMecky. Wetten, dass Sie nicht wissen, wo das liegt? Ich wusste es auch nicht. Ein Kaff in Finnland, ungefähr 100 Meilen von der russischen Grenze. Ziemlich exotisch, oder? Timothy Taylor, Roving Editor für WNCQ, Finnland, 12. September 2006. Hier gibt es noch keine Fahrverbote und es ist fast so leicht, wie in Amerika ein Auto zu mieten, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was ich ohne Wagen getan hätte. Denn der Mann, den ich interviewen wollte, war verschwunden, spurlos verschwunden. Kein Mensch in Helsinki wusste, wo er sich versteckt hat. Dabei kennt ihn in Europa jedes Kind. Erkki Rintala, der erste Präsident der Europäischen Gemeinschaft, ist vor 2 Monaten zurückgetreten. Ein finnischer Kollege von der führenden Zeitung des Landes, Helsingin Sanomat, war meine Rettung. Also gut, ich verrate Ihnen das. Aber Sie dürfen ihm auf keinen Fall sagen, dass ich Sie geschickt habe. Erkki will seine Ruhe haben. Sie fahren etwa 3 Stunden lang Richtung Norden und hier an dieser Abzweigung, da halten Sie sich links. Dann sehen Sie schon die kleine Kirche von Rekkinek. Fahren ungefähr 2 Kilometer weiter, bis Sie einen Feldweg sehen, der rechts abgeht, ohne Wegweiser. Nur ein Briefkasten steht da. Und dieser Feldweg führt direkt zu Erkis Viertel. Die Kartenskizze meines Nothelfers hat sich als recht zuverlässig erwiesen. Ich habe mich nur 2-mal verfahren, bis ich an den Ort mit dem unaussprechlichen Namen gelangt bin. Erkki Rintala, der Mann, den ich suchte, stand im Freien vor einem großen Schuppen, über einen Tisch gebeugt, an dem er hantierte. Als er mich kommen hörte, warf er mir einen mürrischen Blick zu. Was wollen Sie? Herr Präsident. Hören Sie auf! Lassen Sie mich mit dem Präsidenten zufrieden. Ich bin froh, dass ich diese 4 Jahre hinter mir habe. Ach, Sie sind erst 65 und wenn man den Medien glauben darf, kerngesund. Warum haben Sie das Handtuch geworfen? Fragen Sie mich lieber, warum ich mich überhaupt auf diesen Mummschanz eingelassen habe. Brüssel ist doch ein einziges Affenhaus. Setzen Sie sich. Oh, danke. Ich verrate Ihnen gewiss kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der Präsident der Europäischen Gemeinschaft nichts zu melden hat. Und meine Kandidatur hat einen ganz einfachen Grund. Es musste ein Finne her, um die Russen zu beruhigen. Ich möchte wissen, was an mir so beruhigend sein soll. Naja, vielleicht ist das die berühmte Finnlandisierung. Ach, hören Sie auf mit dem Quatsch. Das hat schon in den 70er Jahren nicht gestimmt. Heute ist dieser Begriff absolut sinnlos. Seit den zentralasiatischen Bürgerkriegen haben die Sowjets, weiß Gott, andere Sorgen. Dazu kommt dann noch der Konflikt im Fernen Osten, ganz abgesehen von ihren internen Problemen. Na, die Europäer haben eben Glück gehabt. Mehr Glück als Verstand. Wer hat schon Verstand in der Weltpolitik? Sie als Amerikaner müssen doch wissen, wie rar diese Eigenschaft ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich halte die Amerikaner für ein sehr intelligentes Volk. Aber die Verblödung, die ich meine, ist etwas Objektives. Alle Völker, die den Status einer Weltmacht erreichten, haben sich als kollektive Kretins erwiesen. Die Römer, die Chinesen, die Briten, die Russen. Die Deutschen und die Japaner. Ja, Sie als Finne haben da leicht reden. Eben, unsere Dummheiten konnten ein gewisses Maß nicht überschreiten. Das war unser Glück. Heute ist es der Vorzug jener kleinen Halbinsel, die wir Europa nennen. Ein bescheidener Vorzug. Finden Sie? Ja. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Wir blicken auf einen 60-jährigen Frieden zurück. So etwas hat es in der 3000-jährigen Geschichte dieses Kontinents noch nie gegeben. Noch sensationeller als dieses Resultat ist die Tatsache, dass niemand es sensationell findet. Der Krieg ist für uns undenkbar geworden. Wir haben keine offenen Grenzfragen und keine bedrohlichen Minoritätenprobleme mehr. Was ist mit den Basken, mit Irland, mit Transsilvanien? Ach was, sentimentale Reminiszenzen. Sie sehen die Supermächte als Störenfriede. Darf ich Sie daran erinnern, dass es die Amerikaner und die Sowjets waren, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa für Ruhe gesorgt haben, 30 Jahre lang? Ich bin verblüfft, Mr. Taylor. Ausgerechnet Sie als Amerikaner sehen die Russen als Friedensstifter. Im Kalten Krieg hat sich das ganz anders angehört. Der Europagedanke, wie es damals hieß, lief auf die Absicht hinaus, den großen Blöcken einen großen Block entgegenzusetzen. Also Big Science, Hightech, Raumfahrt, Plutonium, all diese bösen Scherze. Die Politiker haben jahrzehntelang auf dieses Europa der Manager, der Rüstungsexperten und Technokraten gesetzt. Und als leuchtendes Beispiel haben sie uns Japan vorgehalten. Nur haben sie ihre Rechnung ohne den Wirt, das heißt ohne die Bewohner dieses schönen Erdteils gemacht. Wie meinen Sie das? Nun, die logische Folge war, dass Brüssel zu einem riesigen supranationalen Wasserkopf wurde. Die Kommissionen, die Ausschüsse und Unterausschüsse spielten in ihren Glaskästen ein absurdes Milliardenbridge. Natürlich ganz ohne demokratische Legitimation. Denn wer dort was zu sagen hatte, war nicht aus freien Wahlen hervorgegangen. Und wer aus freien Wahlen hervorgegangen war, ich spreche vom Straßburger Parlament, der hatte nichts zu sagen. Also ist das Ganze überflüssig? Nein, ich will gar nicht bestreiten, dass dabei auch einiges geleistet worden ist. Wir haben es zu einheitlichen Lebensmittelfarben gebracht und die Zollformulare wurden standardisiert. Aber natürlich musste der Brüsseler Schwachsinn in einer gigantischen Pleite enden. Wir zahlen heute noch dafür. Nur wofür zahlt man nicht alles in der Politik? Sie wollen also, wenn ich das richtig verstehe, auf eine europäische Einheit ohne Einheit hinaus? Ausgezeichnet. Ja? Besser kann man es gar nicht sagen. Kennen Sie Burckhardt? Den alten Basler Historiker? Ja. Er hat mal etwas sehr Gescheites gesagt. Tödlich für Europa war immer nur eins. Das erdrückende Machtmonopol eines Staates. Jede nivellierende Tendenz, sei sie politisch, religiös oder sozial, ist für unseren Kontinent lebensgefährlich. Was uns bedroht, ist die Zwangseinheit, die Homogenisierung. Was uns rettet, ist unsere Vielfalt. Ich zitiere aus dem Gedächtnis. Und die Konsequenz daraus? Der Mischmasch ist unsere endgültige Gestalt. Auch in der Ökonomie. Die Konsequenz heißt POD, also die Abkehr von der großen Serie. Production on Demand. Das, was man früher Maßarbeit nannte. Das machen wir besser als alle anderen. Die Italiener haben das als Erste begriffen. Sie müssen schon entschuldigen, aber das kommt mir alles ziemlich chaotisch vor. Das, was Sie Chaos nennen, ist unsere wichtigste Ressource. Wir leben von der Differenz. Für die Politiker, die das alles unter einen Hut bringen wollen, ist ein solcher Zustand natürlich die Hölle. Und deshalb, Mr. Taylor, finden Sie mich hier, am Ende der Welt. Und nicht in Brüssel. WNCQ New York, America's Last Radio Voice. Bleiben Sie dran, solange wir noch auf Sendung sind. Und damit uns nicht die Luft ausgeht, vergessen Sie Ihre Spende nicht. Wir sind auf jeden Dollar unserer Hörer angewiesen. Ihre nächste Weltreise wird Sie keine 30.000 Dollar kosten. Mit 30 Dollar sind Sie dabei. Vergessen Sie überfüllte Flughäfen, Trinkgelder, Passkontrollen. Nehmen Sie den neuen Coney Island Express. In 15 Minuten sind Sie da. Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten des Universums. Dreidimensional, in Originalgröße. Sehen Sie die Sphinx, den Londoner Tower, das Kolosseum, den Eiffelturm, das Taj Mahal, die chinesische Mauer. Alles naturgetreu im Super-Hologramm. Machen Sie eine Weltreise, ohne New York zu verlassen. Das neue Coney Island. Die größte Show der Welt. Unser Sonderangebot gilt nur für 30 Tage. $30 einschließlich Hin- und Rückfahrt mit dem neuen Coney Island Express. Ein unvergessliches Erlebnis. Hier spricht Timothy Taylor, WNCQ, jetzt aus Bukarest, Rumänien, Europa. Heute ist der 14. September 2006. Ich sitze hier im Supernova, dem brandneuen Luxusrestaurant, 66 Stockwerke hoch über den Dächern der rumänischen Hauptstadt. Durch die riesige, transparente Kuppel ist der ganze Sternhimmel zu sehen. Das Panorama draußen zeigt eine atemberaubende Architektur. Alles Hochhäuser aus den letzten paar Jahren, aus Leichtmetall und Carbonfaser, im bizarren gotischen Stil der europäischen Designer. Neben mir sitzt der Geschäftsführer des Supernova, Mickey Woolstone, ein waschechter Amerikaner, stammt aus Dayton, Ohio, und er ist stolz auf sein neues Haus, Mickey. Hier ist alles American Style. Es ist höchste Zeit, dass wir in dieser Ecke der Welt endlich einmal Flagge zeigen. Sie brauchen sich nur mal unsere Speisekarte anzuschauen. Long Island Lobster, Baked Virginia Ham, Truthahn All-American, Lemon Pie. Sogar die Weine kommen aus San Francisco. Und wie sieht das Ganze geschäftlich aus? Ein idealer Standort, Bukarest. Das ist der wilde Osten. Eine Goldgräberstadt. Natürlich hat die europäische Konkurrenz alles versucht, um uns draußen zu halten. Die arbeiten mit den schmutzigsten Tricks, das können Sie mir glauben. Aber diesmal haben wir die Kurve noch rechtzeitig gekriegt. Bauvorschriften sind hier unbekannt. Die Rumänen sind froh, wenn wir ihre alten Bruchbuden abreißen. Viel war hier sowieso nicht mehr zu retten. Das stimmt doch, Tudor. Tudor ist mein Stellvertreter, müssen Sie wissen. Sehr tüchtiger Junge. Ihr Bruchbuden, Mr. Woolstone, aber unsere Kirchen sind doch keine Bruchbuden. Stavropalias zum Beispiel, die Patriarchalkirche und die Kortea Veche. Oh, das müssen Sie sich unbedingt ansehen, Mr. Taylor. Oh ja, schon gut, Tudor. Aber eure alten Gangster haben abgeräumt, was sie abräumen konnten, bevor sie von ihren eigenen Leuten endlich abgeknallt wurden. Das müssen Sie doch zugeben. Und das große Erdbeben hat dann den Rest besorgt. 50 Jahre lang, das darf ich doch sagen, Tudor, nicht wahr? 50 Jahre lang war Rumänien der Arsch Europas. Das Einzige, was funktioniert hat, war die Geheimpolizei. Alles andere war im Eimer. Kein Fleisch, keine Glühbirnen, kein Strom. Im Winter sind die Leute in ihren Wohnungen erfroren. Mhm. Unvorstellbar. Und heute, Sie sehen ja, was hier los ist. Ein Wirtschaftswunder wie in alten Zeiten. Nachholbedarf für 20 Jahre, ein Riesenmarkt. Natürlich haben vor allem die Deutschen abgesahnt. Die Deutschen und die Franzosen. Was sind denn das da für komische Leute in diesen beigefarbenen Freizeitjacken? Das sind ostdeutsche Ingenieure auf Montage. Am Tisch daneben sitzen die Italiener von der Modewoche. Und die da hinten sind ein Konsortium aus Luxemburg. Weiß der Teufel, was die verhökern wahrscheinlich. Neue Kredite. Ja, und dann natürlich die Russen da drüben am Fenster. Bis 10 Uhr abends drehen die Russen jeden Pfennig um. Aber dann, wenn sie in Fahrt gekommen sind, werfen sie das Geld aus dem Fenster. Gut für Sie. Das ärgert mich aber trotzdem. Was wollte ich sagen? Ja, ja. Wir haben uns von den Europäern überfahren lassen. Eine Schande ist das. Mein lieber Mickey, das Imperium ist eben nicht mehr ganz das, was es mal war. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Außerdem ist Ihr Lokal, soweit ich das beurteilen kann, eine Goldgrube. Naja, es geht. Ich muss jetzt rüber zu den Gästen Pfötchen geben. Der Kaffee kommt gleich. Du, da kümmern Sie sich um Mr. Taylor. Selbstverständlich, Sir. Das Café Alt Wien am Boulevard der Republik war überfüllt. Dieses Lokal ist die exakte Nachbildung eines Kaffeehauses aus der Habsburger Zeit bis zu den Schürzchen und Häubchen der Serviererinnen. Während der Stehgager einen Walzer intonierte, ließ sich eine junge Dame an einem Tisch nieder. Es stellte sich heraus, dass sie Amerikanistik studierte. Ein unwahrscheinlicher Zufall, denn in ganz Bukarest gibt es, wie sie mir versicherte, nur 9 Amerikanisten, davon angeblich 7 Penner, die es nur auf ein Stipendium abgesehen haben. Ich lud sie zu einer Tasse Kaffee ein. Dann fragte ich sie, ob ich sie nicht als Dolmetscherin engagieren könnte. Wer sind Sie denn überhaupt? Oh, ich bin Timothy Taylor. Ich bin Reporter. Ich arbeite für eine New Yorker Radiostation. Ich möchte meinen Hörern zu Hause etwas über Ihre schöne Stadt erzählen. Das ist völlig überflüssig. In Bukarest gibt es nur eine Sehenswürdigkeit für Ausländer. Das sind die Nutten. Und bei denen brauchen Sie keine Dolmetscherin. Ja, das ist keine sehr patriotische Auskunft. Na und? Übrigens, ich heiße Carola. Oh. Sagen Sie mir eines, Carola, wenn Ihnen Bukarest nicht gefällt, warum bleiben Sie dann hier? Ja, warum nicht? Ich habe mir auch Paris und New York angesehen, so ist es ja nicht. Aber wenn schon Korruption, dann lieber die eigene. Ich gebe zu, die rumänische Sorte ist die schlimmste, aber die sind eben Spezialisten, verstehen Sie? Auch das schlimmste Regime wird eines Tages gestürzt. Ah. Zugegeben, aber was passiert dann? Es gibt 10.000 Tote, ein paar alte Rechnungen werden beglichen, aber drei Tage später geht das ganze Land zur Tagesordnung über. Die Personalakten wandern in den Kanonenofen, die Orden werden auf den Müll geworfen, man macht einen kleinen Laden auf und geht hamstern und hausieren. Wie war es denn mit den Ceausescu-Leuten? Die Gerichtsverfahren sind alle im Sand verlaufen. Ein paar lächerliche Geldstrafen und dann die Amnestie. Und heute werden sie wie rohe Eier behandelt. Wie Sie sehen, kann man auch mit gebrochenem Rückgrat ganz gut leben. 50 Jahre lang haben die Kommunisten versucht, uns umzuerziehen. Na, und schauen Sie sich das Resultat an. Wie Sie so reden höre, Carola, habe ich den Eindruck, dass Sie mich nicht ernst nehmen. Wie kommen Sie darauf? Wissen Sie, man darf das auch alles nicht allzu ernst nehmen. Aber ich kann Ihnen beweisen, wenn Sie wollen, dass ich recht habe. Wie denn? Ich besorge Ihnen Karten für die Operette. Haben Sie heute Abend Zeit? Ich wusste gar nicht, dass es immer noch gibt. Ich dachte, die Operette wäre seit 20 Jahren ausgestorben. Nicht bei uns in Bukarest. Was wird denn gespielt? Die Königin im Schweinestall. Das Stück läuft seit 4 Jahren vor ausverkauftem Haus. Sind Sie am Ende mit Ihren Nerven abgeschlafft, unkonzentriert, schlaflos? Ganz egal, was Ihr Problem ist, wir haben die Lösung. Farm America, der weltführende Konzern für Psychodesign. Wir bieten Ihnen keinen Trip von der Stange an. Die handelsüblichen Präparate wie Morphium, Amphetamin, Koks und Crack sind total veraltet. Was Sie brauchen, sind unsere Designerdrogen, speziell abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse. Ganz gleich, was Ihr Problem ist, wir bringen Sie wieder in Form mit einem Drogencocktail aus garantiert reinen Zutaten. Bringen Sie Ihre Seele auf Trab. Farm America, der weltführende Konzern für Psychodesign, hat die Lösung. Auch für Sie. Hier meldet sich noch einmal Timothy Taylor für WNCQ, Ihr Spezialreporter aus Europa. Heute ist der 19. September 2006. Die letzte Station meiner Reise ist Prag, Tschechoslowakei. Prag ist die Hauptstadt der Schwärmer. Und ich werde versuchen, dieser sonderbaren Gemeinde auf die Schliche zu kommen. Die Schwärmer sind nicht zu übersehen. Sie mischen sich am hellen Tag in ihren langen weißen Gewändern unter die Menge auf dem Wenzelsplatz. Sie bevölkern die Schalterhallen und die Supermärkte. Ein seltsamer Anblick. Man sieht sie sogar in den Vororten und in den Armenvierteln. Sie sagen kein Wort, sie summen nur ununterbrochen vor sich hin. Unheimlich. Hören Sie mal zu. Das geht so stundenlang. Unter den Schwärmern soll es übrigens hervorragende Wissenschaftler geben. In Prag munkelt man sogar, dass 2 Mitglieder der tschechischen Regierung Schwärmer sein sollen. Sie werden sich vielleicht fragen, woher ich meine Informationen habe. Ganz einfach, es ist Frau Gregorova. Frau Gregorova ist nämlich die Witwe eines hohen Funktionärs, der sich nach dem Ende der Parteidiktatur eine Kugel durch den Kopf gejagt hat. Aber es wäre taktlos, sie danach zu fragen. Wir unterhalten uns lieber über die Schwärmer. Ja, ich weiß es aus sicherster Quelle. Der Handelsminister ist einer und der Erziehungsminister gehört auch zu denen. Ja, aber wie verträgt sich das mit Ihrem Amt, ein Erziehungsminister als Sektierer? Oh, das ist halb so schlimm, wissen Sie. Die Regierung spielt bei uns Gott sei Dank keine Rolle. Das ist wie mit der Müllabfuhr. Die meisten Prager wissen heutzutage nicht mal, wie der Präsident der Republik heißt. Ja, trotzdem, ich begreife das nicht. Was begreifen Sie nicht, Herr Taylor? Na, die Schwärmer. Wenn ich einen konspirativen Club gründen will oder eine geheime Loge oder die Mafia, dann zeige ich doch nicht auf offener Straße, wer dazugehört und wer nicht. Ach was, die Schwärmer sind doch völlig harmlos. Mit der Macht haben die gar nichts im Sinn. Aber warum ist es dann so schwer, in ihre Versammlung reinzukommen? Ich habe es 3-mal versucht und jedes Mal haben sie mich abgewiesen. Ich hätte doch ein neuer Anhänger sein können. Sie haben eben keine Lust zu missionieren. Eher im Gegenteil. Ja, und trotzdem werden sie immer mehr. In Prag, sagt man, soll es schon 50.000 geben. Wer ist eigentlich ihr Oberguru? Weiß man das? In der Beziehung sind Sie wirklich anders als die anderen. Sie haben keinen Stifter, keine Hierarchie und keine Priester. Beten Sie? Haben Sie ein Ritual? Sie singen nur. Ja, dieses ewige Summen, man kann es sogar auf der Straße hören. Und warum das alles? Was ist mit den Tschechen los? Von der Politik haben die Leute die Nase voll. Wundert Sie das? Man kann doch nicht einfach vor sich hin summen, Frau Gregorova. Oder? Ich dürfen Sie nicht fragen, Herr Taylor. Sie und ich, wir lassen die Finger von der Schwärmerei, nicht wahr? Ja. Sie nehmen doch noch ein Gläschen Glühwein. Möchten Sie ein Stück Apfelstrudel dazu? WNCQ New York, Benjamin Craig am Mikrofon. Gestern noch in Europa, heute in New York im Studio. Sagen Sie, Timothy, warum sind Sie so plötzlich zurückgeflogen? Wir haben Sie eigentlich erst in 14 Tagen erwartet. Haben Sie die Nerven verloren? Also, das war so, Benjamin. Gestern früh in Prag bin ich mit einem schweren Kater aufgewacht. Die Füße taten mir weh. Als Reporter war ich ein Versager. Ich hatte Europa gründlich satt. Das kann ich gut verstehen, mein Junge. Alle Maschinen nach New York waren ausgebucht. Ich habe den Stationschef, einen barmherzigen New Yorker, so lange angefleht, bis er mich auf Platz 1 der Warteliste gesetzt hat. Mit einem Seufzer der Erleichterung sank ich in das Taxi, das mich zum Flughafen bringen sollte. Es war ein klappriger alter Skoda. Der Fahrer war ein teigiger Typ, schätzungsweise 45 Jahre alt, mit einem versonnenen Babygesicht. Auf dem leeren Vordersitz lag ein Stapel von Büchern. Das ist auch so eine Manie der Europäer. Sie lesen immer noch Bücher. Ich habe sofort mein Tonband eingeschaltet. Bitte machen Sie das Fenster zu, sonst flattert mir die ganze Literatur davon. Sind Sie Schriftsteller oder was? Student. Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Was? Sowas gibt's immer noch? In Prag schon. Ich studiere im Taxi, während der Wartezeiten. Ich bin Berliner, aber ich lebe seit 10 Jahren in Prag. Ich neige nämlich zu Asthma. Die Seeluft bekommt mir. Die Seeluft? Na, Sie wissen doch, Böhmen am Meer. Ich verstehe kein Wort. Tut mir leid. Sehen Sie die Möwen über der Moldau nicht? Gleich fahren wir über die Brücke. Lesen Sie Deutsch? Ein bisschen. Hier, das schenke ich Ihnen. Sie können es ja später lesen, im Flugzeug. Damit drückt er mir ein zerknittertes Stück Papier in die Hand, eine Fotokopie. Wir passierten die Vorstädte. Überall waren Schulkinder im weißen Kaftan zu sehen. Ein seltsamer Anblick. Auch vor dem Flughafengebäude stand eine Gruppe von Schwärmern. Gute Reise, sagte der Taxifahrer, kommen Sie bald wieder. Vielleicht wäre das eine Art Lösung, dachte ich. Nur noch vor sich hinsummen, den ganzen Tag lang nur vor sich hinsummen. Aber leider habe ich keine Singstimme. Ich sehe schon, Tim, alter Junge, um ein Haar hätte Sie erwischt. Scheint ja ziemlich ansteckend zu sein, das alte Europa, was? Übrigens, was stand denn auf dem Zettel, den Ihnen der komische Taxifahrer zugesteckt hat? Soll ich es unseren Hörern vorlesen, Benjamin? Warum nicht? Also gut. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. Bin ich's, so ist's ein jeder, der ist so viel wie ich. Ich will nichts mehr für mich, ich will zugrunde gehen. Zugrund, das heißt zum Meer, dort find ich Böhmen wieder. Zugrund gerichtet wach ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt und ich bin unverloren. Kommt her, ihr Böhmen alle, Seefahrer, Hafenhuren und Schiffe unverankert. Wollt ihr nicht böhmisch sein, Illyrer, Veroneser und Venezianer alle, spielt die Komödien, die Lachen machen und die zum Weinen sind. Und irrt euch 100 Mal, wie ich mich irrte und Proben nicht bestand. Doch hab ich sie bestanden ein um das andere Mal. Wie Böhmen sie bestand und eines schönen Tags ans Meer begnadigt wurde und jetzt am Wasser liegt. Ich grenz noch an ein Wort und an ein anderes Land. Ich grenz, wie wenig auch, an alles immer mehr. Ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält, begabt nur noch vom Meer, das strittig ist, Land meiner Wahl zu sehen. Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann? Nie gehört. Ist das alles? Ja. Aber das ist doch Nonsens. Böhmen am Meer. Das habe ich ihm auch gesagt, diesem Fettkloß am Steuer. Nonsens nennen Sie das, hat er zurückgerufen. Sehen Sie sich doch um. Wahnsinn. Und dabei macht er eine vage Geste und es kam mir vor, als schlösse diese kleine Geste die ganze Stadt Prag mit ihren Schwärmern ein. Böhmen, ja ganz Europa. Der helle Wahnsinn, schrie er. Auch wenn Sie kein Wort davon verstehen, lernen Sie es auswendig. Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf. Ja, das wär's dann. Vielen Dank, Tim, und bis zum nächsten Mal. Hier spricht Benjamin Creek, Ihr Wortjockey von WNCQ, America's Last Radio Voice. Coming to you from New York City, round the clock on Channel 99 FM. Sie hörten Timothy Taylors Europabericht, Böhmen am Meer. Und sollten Sie nicht alles verstanden haben, machen Sie sich nichts draus. Ehrlich gesagt, mir geht es genauso. Aber das liegt nicht an Ihnen und auch nicht an mir. Es liegt ganz einfach an Europa. Benjamin Creek am Mikrofon. Und noch eins, wenn Sie wollen, dass wir weitersenden, senden Sie uns Ihren Scheck. Unser Code ist 223322 WNCQ New York, America's Last Radio Voice. Böhmen am Meer. Sie hörten ein Hörspiel aus dem Jahre 2006 von Hans Magnus Enzensberger. Den Rundfunkreporter und Sonderkorrespondenten Timothy Taylor spielte Christian Brückner. Seine Gesprächspartner spielten Brigitte Gotum, Tilly Launstein, Regina Lemnitz, Friederike Tiefenbacher, Lothar Blumhagen, Gerd Dubner, Joachim Kerzel, Arnold Marquis, Klaus Mehrländer, Friedhelm Ptock, Christian Rode, Otto Sander und Peter Schlesinger. In den Werbespots hörten Sie Karin Buchholz, Inken Sommer, Ulrich Haas und Manfred Lehmann. Musik Sten Regal, Technik Sten Regal und Sven Schmeier, Regieassistenz Thomas Werner, Regie Klaus Mehrländer und damit verabschiedet sich für heute Thomas Wenzke als Benjamin Creek. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestfunk aus dem Jahre 1988.